Tja, täglich sehen wir Bilder von Gewalt und Zerstörung. Und das hat mich ganz schön erschreckt, dass ein Potenzial dafür in mir steckt. Ich bin VMK-negativ, aber ich bin froh, dass ich den Test gemacht habe. Und die von Lombroso helft mir jetzt dabei, den Defekt zu bekämpfen. Also seien Sie nicht dumm und machen Sie den Test, bevor es vielleicht zu spät ist. Guilty! Guilty! Wer vorsorgt, hat später nicht das Nachsehen. Die Gefühle, die mich beim Tode von Sokrates bewegten, waren außergewöhnlich. Es ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube, ich erfuhr eine Mischung aus Lust und Schmerz, als mein Geist sich dem Gedanken öffnete, dass mein Bruder sterben musste und dass ich es war, der ihn töten würde. Er schien vollkommen glücklich. Er ging gehorsam, furchtlos und nicht ohne Edelmut in den Tod. Deshalb verspürte ich weder Trauer noch Reue. Dennoch empfand ich auch keine Befriedigung. Ein echter Goya gehört im College. Cambridge ist reich. Trinity College ist nicht mehr so reich, wie es einmal war. Wenn es so weitergeht, wird es mein philosophisches Seminar bald nicht mehr geben. Ich habe Ihnen von dem Fall Wittgenstein am Telefon erzählt. Ja, Ihr Anruf hat mich neugierig gemacht, Chief Inspector. In meiner Eigenschaft als Philosoph, wie auch als Mensch, den die Kriminalistik schon immer fasziniert hat. Was kann ich denn nun wirklich für Sie tun? Es gibt eine Anzahl von Fragen, auf die ich mir Antworten erhoffe, Professor Lang. Bertrand Russell hat einmal gesagt, Philosophie bestehe aus den Fragen, die wir nicht beantworten können. Ich habe mich lange nicht mehr mit Philosophie beschäftigt. Das sollten Sie aber, Chief Inspector. Ernsthaft, Sie sollten einmal darüber nachdenken. Das Wittgenstein-Programm. Nach einem Roman von Philipp Kerr. Bearbeitung Leonard Koppelmann. Musik Henrik Albrecht. Teil 2. Kontakt. Dieser Typ mit dem Decknamen Wittgenstein ist damit beschäftigt, alle anderen Männer umzubringen, die sich als VMK negativ erwiesen haben. Faszinierend. Äußerst faszinierend. Und diese Diskette steckte im Mund seines jüngsten Opfers, Sokrates? Ja. Könnte es möglich sein, dass er früher einmal Philosophie studiert hat? Chief Inspector, Sie können sich nicht vorstellen, was für merkwürdige Leute sich um ein Philosophiestudium bewerben. Besonders bei uns in Cambridge. Keats hätte gesagt, das sind die Menschen, die versuchen, den Engeln die Flügel zu stutzen. Das Leben ist ebenso wenig die Negation des Todes, wie der Tod die Affirmation des Lebens ist. Und doch kann nur der Tod bestätigen, dass das, was wir als Leben kennen, existiert hat. Der Tod ist nicht das Gegenteil von irgendetwas. Er ist der Tod und sonst nichts. Schopenhauer sagt, der Zustand des Nichtseins sei, angesichts der Tatsache, dass wir so viele Billionen von Jahrtausenden in ihm verbringen, der natürliche Zustand für den Menschen. Und das Leben selbst sei nichts anderes als ein unnatürliches Flimmern auf dem Bildschirm der Ewigkeit. Er hat doch versprochen, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Sie wären nicht zufällig bereit, mir auch dabei zu helfen? Ehrlich gesagt, ich würde es mit Begeisterung tun. Die Vorstellung, einen Mörder in einen philosophischen Dialog zu verwickeln, ist faszinierend. Sozusagen zeitgenössische Philosophie in Praxis. Wären Sie damit einverstanden, wenn meine Leute eine Standleitung zwischen uns einrichten lassen? Dann können Sie hier an dem Gespräch teilnehmen, wenn der Mörder anruft. Solange ich dabei nichts Technisches tun muss. Sie brauchen nur auf einen Knopf zu drücken. Also gut, ich bin gern bereit dazu. Vormals Ex-Minister Tony Bedford hat schwere Vorwürfe gegen die Law-and-Order-Politik ihrer Regierung erhoben. Tony Bedford ist das bedauerliche Opfer eines Ermittlungsfehlers der Polizei geworden. Aber Bedford sollte nicht den Fehler machen. Es war 7:15 Uhr, der Fernsehwecker. Zeit zum Aufstehen für Büroangestellte. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich hatte gestern Sonntagsdienst. Aber obwohl ich den Montag frei hatte, wollte ich meine morgendlichen Verrenkungen nicht verpassen. Aber jetzt genug geplaudert. Wir wollen doch den Schlaf aus unseren Gliedern vertreiben. Also los jetzt. Streck die Muskeln, gib der Lunge Arbeit. Und eins, und zwei, und drei, und vier, und eins, und zwei. zwei und drei und vier. Denkt daran, ich sehe euch nicht. Bitte wie und vier und eins und zwei und drei und vier. Die rhythmische Bewegung rüttelte ein paar Fragmente meines letzten Traums los. Aber es war mehr gewesen als einfach ein Traum. Es war eine echte Erinnerung an meine frühe Kindheit und an meinen Vater. Eine der ersten wirklichen Erinnerungen, die ich seit langer Zeit hatte. Während ich mechanisch auf- und absprang, versuchte ich sie festzuhalten. Es war außergewöhnlich schwierig. Und nach ein paar Minuten hielt die Erinnerung nicht an, sondern verblasste. Wie das Bild auf einem Stück Fotopapier, das mit den falschen Chemikalien behandelt worden ist. Traktatus, Ludwig von Wittgenstein. Eine Ausgabe aus meiner Studentenzeit. Bedeutung ist Physiognomie. Das leuchtet ein. Was wir nicht denken können, das können wir auch nicht sagen. Selbst die klarste Evidenz für eine Absicht ist in sich ein unzureichender Beweis für die Absicht. Eine Warnung davor, den Fall ausschließlich auf Indizienbeweisen aufzubauen. Haben Sie Geduld. Nur die Aussicht auf den Tod, den eigenen oder den anderen, verleiht dem Leben Realität. Der Flieger den Ausweg aus dem Fliegengas zeigen. Wie oft bin ich mir genau wie diese Fliege vorgekommen? Bin ich die Fliege oder er? Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Polizistin. Er ist so anders. Er fasziniert mich. Er hat meine Fantasie angeregt. In der Sonntagszeitung fand ich ein paar hübsche Aufnahmen von Jake bei ihrer rührenden kleinen Pressekonferenz. Sie zeigen eine wahrhaft schöne Frau. Eine dunkelhaarige, exotische Schönheit mit kadmiumgrünen Augen. Meine hochmütige Herrin. Sie wirkt sportlich. Vielleicht war sie in ihrer Schulzeit Kapitän der Volleyballmannschaft. Ja, sie trug ein wenig zu enge Shorts und hat einige Herzen gebrochen. Sollte mich nicht wundern, wenn es ein paar unbefriedigende Beziehungen zu Jungen gegeben hätte, die außerstande waren, sich ihrer fortgeschrittenen Reife zu stellen. Sicher haben sie die Angst vor ihrer überwältigenden Körperlichkeit gegen sie gewandt, um selbst Trost und Schutz zu finden. Ihre Frau musste ja heute früh auf ihre bewährten Qualitäten verzichten. Meine Frau hält es mit dem Sprichwort teilen und herrschen. Sonst keine Neuigkeiten? Doch, Post für Sie, Chief Inspector. Haben Sie das Päckchen schon durchleuchtet? Ja, ist sauber. Post von unserem speziellen Freund. Das werden wir ja gleich sehen. Scheiße. Fast nebenbei und ohne mich darauf zu konzentrieren, kopierte ich ihre Zeitungsbilder in den Computer und drehte und wendete sie mit Hilfe der dreidimensionalen Bildgestaltung einmal so herum, einmal so herum. Fast wie eine Kinderpuppe. Aber das langweilte mich bald und ich kopierte eine Auswahl von Pornofotos ins Programm und fing an, eine Sammlung von Fotomontagen ihres Kopfes mit verschiedenen nackten Frauenkörpern zu entwerfen. Ich habe dann Jake eine Kostprobe meiner Kunst geschickt. Untersuche sie bitte, sobald du kannst, Maurice. Fingerabdrücke, Faserraster, Haare, naja, alles, was dir einfällt. Bis jetzt war der Junge ziemlich ordentlich. Die Diskette, die du runtergeschickt hast, war sauber. Aber was haben wir denn da? Wird sicher ein paar Stunden dauern. Schon recht. Ich bleibe trotzdem hier. Ich lasse diese Fotos nicht aus dem Auge, nicht eine Sekunde. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ausgesprochen fotogen bist? Ach, komm, lass das, Maurice. Das sind Fälschungen, Fotomontagen. Wenn du es sagst, wird es wohl so sein. Aber niedlich, richtig niedlich. Es sind 10 Fotos und ich will 10 wiederhaben. Hast du kapiert? Wenn du es sagst. Ich kopierte die Bilddiskette mit meiner Jake auf den RA-Apparat und stieg in meinem hautengen Simulationsanzug. Bist du eingeschaltet? Ich ließ das Visier vors Gesicht fallen. Und da war sie. Die Wie Eva selbst stand sie in einer lieblichen Waldlandschaft vor mir. Und nicht einmal ein Feigenblatt bedeckte ihre Nacktheit. Als ich mich ihr näherte, verschwand das Bild ein wenig und ich korrigierte die Bildauflösung. Dann streckte ich einen Arm aus und streichelte ihre Brust, um den Handschuh zu überprüfen. Ich fühlte, wie ihre Brustwarze steif wurde, als ich sie berührte. Als nächstes schlug ich ihr kräftig ins Gesicht, um die Tonwiedergabe zu prüfen. Alles war in Ordnung. Die Polizistin stand wie vorprogrammiert einfach da und wartete, was ich jetzt tun würde. Hast du irgendwas gefunden? Ich habe das Ganze sehr interessant gefunden. Also gut, reg dich nicht auf. Keine Fingerabdrücke, nicht ein einziger. Aber ich habe eine Augenwimper. Nicht von dir, nicht deiner Haarfarbe. Und ein paar Samenspuren. Wenn ich den bei den Eiern kriege. Mir ist es selber ein bisschen warm unter dem Kragen geworden. Hast du einen genetischen Fingerabdruck? Noch nicht. Du wirst warten müssen, bis das Autoradiogramm es bestätigt. Aber es sieht fast so aus. Wenn du ihn hast, dann können wir ihn mit jedem vergleichen, den wir festnehmen, richtig? Aber sicher. Die Probe war allerdings zu klein für den Fall, dass sich bei einer Berufung irgendwelche Unsicherheiten ergeben. Ich habe den ganzen Samen, der da war, für das Autoradiogramm verbraucht. Danke, Maurice. Vielen Dank. Ich werde es dir nicht vergessen. Vergessen Sie ruhig alles, was Sie an Gerüchten über Lombroso gehört haben. Die Wahrheit ist, das Lombroso-Programm ist Früherkennung und Therapie in einem. Sie schützen sich und wir alle zusammen die Gesellschaft. Es juckte mir in den Fingern. Von neuem Tatendrang erfüllt, heftete ich mich an die Versen von Shakespeare. Ich folgte ihm von seiner Wohnung in Wandsworth zu Victoria Station. Dann ging er die Victoria Street entlang und betrat zu meiner Überraschung das Institut für Gehirnforschung. So nahe war ich dem Gebäude seit meiner schicksalsschweren Entdeckung nicht gekommen. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass irgendjemand auf das Angebot eingehen würde, sich von einem Psychotherapeuten des Lombroso-Programms beraten zu lassen. Ich wartete in einem Café auf der anderen Straßenseite, von wo ich die Eingangstür des Instituts gut im Auge behalten konnte. Eine Tasse Tee. Ich hatte meine Pistole für den Fall mitgebracht, dass sich eine günstige Gelegenheit ergeben würde, Shakespeare zu erledigen. Während ich an meinem Tee nippte, schaute ich in den Stadtplan und überlegte, welche Routen sich für einen Mordversuch anboten. Vielleicht ein Spaziergang im St. James Park. Oder der Weg über die Westminster Bridge. Und dann sah ich sie aus dem Institut kommen. Sie. Die Polizistin. Sie wirkte jetzt, wo sie angezogen war, ehrfurchtgebietender als ihr schmiegsames Ebenbild, das ich noch vor kurzem gefickt hatte. Zu meinem Schrecken überquerte sie die Straße und ging direkt auf das Café zu. Instinktiv wollte ich die Flucht ergreifen, aber dann wurde mir klar, dass es klüger ist, sitzen zu bleiben, in den Stadtplan zu sehen und so zu tun, als sei ich ein Tourist. Doch dann musste ich an das Phantombild denken, das die Polizistin an die Presse weitergegeben hatte. Und während ich darauf wartete, dass sie das Café betrat, schien es mir mehr zu gleichen als je zuvor. Ich hielt die Augen zu Boden gerichtet, als sie an mir vorbeiging. Sie kam mir so nahe, dass sie mich hätte berühren können. So nahe, dass ich ihren Duft auffangen und einsaugen konnte. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich konnte mir selbst zuhören, wie ich die Luft, die sie durchschnitt, in die Nasenhöhle sog, als bestünde sie aus reinem Kokain. Es war ein obszönes Ereignis. Und einen Augenblick lang ekelte mir vor mir selbst. Einen Kaffee zum Mitnehmen und 20 Nikotinfreie. Als sie bezahlen wollte, prasselte ihr Kleingeld zu Boden. Instinktiv bückte ich mich und erwischte ein paar Münzen, bevor sie zur Tür hinausrollten. Es geschah in Sekundenschnelle ganz gedankenlos, ein pavlovscher Reflex auf ein alltägliches Ereignis. Etwas Automatisches, Gedankenloses und sehr Dummes. Danke. Sie streckte mir die Hand entgegen. Haut glitt leicht über Haut, als ich die Münzen in ihre ausgestreckte Handfläche legte. Brauchen Sie Hilfe? Wie bitte? Ich dachte nur wegen dem Stadtplan. Vielleicht haben Sie sich ja verirrt. Nein, es Alles in Ordnung. Ich weiß, wo ich hin will. Dann lächelte sie, nickte mir noch einmal zu und verließ das Café. Momentan fühlte ich mich völlig erschöpft, aber wenige Minuten später, als ich ihren Wagen von dannen rollen sah, wich die Erschöpfung dem Gefühl überwältigender Heiterkeit. Gilmore sagt, Sie haben einen genetischen Fingerabdruck. Stimmt das? Ja, Frau Staatssekretärin. Tony Bedford hat für morgen eine Anfrage zu der Mordserie im Parlament vorgesehen. Ich möchte sagen können, dass eine Verhaftung unmittelbar bevorsteht. Unmittelbar bevorstehend könnte in diesem Fall bis zu 70 Tage bedeuten, Frau Staatssekretärin. Was sollte das eigentlich, dass Sie diesem Irren auf Ihrer kleinen Pressekonferenz medizinische Hilfe angeboten haben? Ich wollte, dass er Kontakt zu uns aufnimmt. Dass er sich vielleicht sogar freiwillig stellt. Wenig Chancen dafür, solange seine Aussichten nicht mehr sind als eine Injektionsnadel und ein langes Strafkoma. Wie ich die Lage beurteile... Sie die Lage beurteilen? Die Öffentlichkeit will sich einfach nicht mehr gefallen lassen, dass einzelne Straftäter der vollen Strenge des Gesetzes entgehen, nur weil sie angeblich geisteskrank sind. Sie will wissen, dass der Verbrecher bestraft wird. Ich persönlich bin der Meinung, dass es rundherum besser wäre, er würde nicht lebend gefangen genommen. Also noch einmal, Chief Inspector, das Einzige, was die Wähler über diesen Wahnsinnigen erfahren wollen, ist, dass er nach seiner Mutter schreit, wenn sie ihm die Nadel in die Vene jagen. Ich hoffe, das war deutlich genug. Gute Nacht. Soll die automatische Aufzeichnung des Gesprächs gespeichert werden? Ja, bitte speichern. Kurz nach meiner denkwürdigen Begegnung mit Jake tauchte Shakespeare wieder aus dem Lombroso-Institut auf. Ich nahm seine Verfolgung auf, doch hatte mich der Druck der Ereignisse etwas unvorsichtig werden lassen, sodass es zu einer weiteren denkwürdigen Begegnung kam. Was soll das, Kumpel? Du bist doch schon den ganzen Nachmittag hinter mir her, oder? Er packte mich am Revier und kam mit seiner Fresse so nahe, dass ich seinen Knoblauchatem riechen konnte. Schon seit ich in Wentzmarsch aufgefahren bin. Ich bin ein Tourist. Ich deutete zur Bestätigung auf den Stadtplan auf der Kiste. Scheiße! Du redest Scheiße, Kumpel! Sie irren sich. Nein, du bist es, der sich geirrt hat. Wentzmarsch, Victoria, Green Park und jetzt hier. Willst du mir erzählen, dass du deine verdammte Reisegruppe verloren hast, oder was? Er stieß mir seinen Kopf gegen die Nase. Vielleicht fehlte seinem Kopf ein ventromedialer Kern, aber hart und kräftig war er. Also los, du Arschloch, oder du kriegst einen richtigen Kuss. Warum läufst du hinter mir her? Ich weiß wirklich nicht, was ich ihm hätte sagen können. Vielleicht, dass ich ihn attraktiv fand, wer weiß. Aber in diesem Augenblick kam eine Gruppe mit Musikinstrumenten in die Kirche und mein Gegner, der mir momentan etwas verlegen vorkam, entfernte seine fettigen Pfoten von meiner Jacke. Ich brauchte keine ausdrückliche Aufforderung, um davon zu rennen. Und wer ist das? Das ist Mr. Parmenides. Ich habe seine Aussage zu Protokoll genommen, aber ich glaube, es wird sich lohnen, wenn Sie selbst anhören, was er zu sagen hat. Ich höre. Ich habe ihn zuerst im Zug von Wentworth, da wohne ich, zur Victoria Station gesehen. Dann sehe ich ihn wieder, als ich aus dem Institut für Gehirnforschung komme. Sicher, dass ich es ihr sagen kann? Oh, kein Problem, Mr. Parmenides. Chief Inspector Jacobitz wird niemandem etwas erzählen. Mein Wort darauf. Okay, ich will's glauben. Also, Frau Chefinspektor, es ist nämlich so, dass ich VMK-negativ bin. Sie wissen da wohl Bescheid. Ich gehe einmal die Woche ins Institut und der Berater sagt mir, was ich tun soll, wenn mir nach Gewalt zumutet. Ein Mann folgte Ihnen, Mr. Parmenides? Ja, und ich sage zu mir selbst, Kyriakos, sage ich zu mir selbst, warum folgt dir dieser Typ? Also gehe ich in die Kirche da. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Er meint St. James. Ja, ich genau. Ich kenne die Kirche, Mr. Die, ja. Und der Mann folgt mir in die Kirche. Jetzt bin ich sicher, dass er hinter mir her ist. Hat er etwas gesagt? Er sagt, er ist ein Tourist. Also schüttle ich ihn mal kräftig durch und sage, dass ich nichts davon glaube. Dann kommen zwei Leute in die Kirche und erst denke ich, sie gehören zu dem Mann dazu. Und dann merke ich, wie ich mich benehme. Auch noch in einer Kirche. Ich versuche mich zu erinnern, was mein Berater gesagt hat, von wegen ruhig bleiben und entspannen und so. Ich lasse ihn los und er rennt weg. Dann denke ich, vielleicht ist er bloß ein Schwuler oder sowas und hat was von mir gewollt. Und was hat Sie davon überzeugt, dass es um etwas anderes ging? Dieser Mann, der mir gefolgt ist, lässt in der Kirche etwas liegen. Und als ich es aufhebe, ist es ein Stadtplan von London. Und richtige Angst habe ich gekriegt, als ich ihn nachher bei meinem Vetter im Restaurant ansehe. Die Straße in Wentworth, also eigentlich Balham, wo ich wohne, ist hinten im Register dick unterstrichen. Und meine Hausnummer steht daneben. Ein paar andere auch. Haben Sie den Stadtplan mitgebracht, Mr. Parmenides? Hier. In der Plastikhülle. Wir haben ihn schon zu den Beweisen genommen. Eine Liste aller unterstrichenen Adressen liegt auf Ihrem Schreibtisch, gnädige Frau. Diese Adressen müssen rund um die Uhr überwacht werden? Ja. Mr. Parmenides, macht es Ihnen etwas aus, mir Ihren VMK-Decknamen zu verraten? William Shakespeare. Das ist eine große Ehre, weiß. Brauchen Sie Hilfe? Du und ich. Wir haben das Meer ausgetrunken. Wir haben zum Schwamm gegriffen und den Horizont ausgelöscht. Wir haben die Erde von der Sonne losgekettet. Und jetzt bewegen wir uns fort, fort von allen Sonnen. Wir fallen ständig. Seitwärts, rückwärts, vorwärts, in alle Richtungen. Ich dachte nur, vielleicht haben Sie sich verirrt. Ja, wir irren durch ein unendliches Nichts. Fühlen wir nicht den Atemzug des leeren Raums? Wird es nicht kälter? Fällt nicht unaufhaltsam die Nacht über uns? Müssen wir nicht am Morgen Laternen entzünden? Hören wir das Geräusch der Totengräber noch nicht, die Gott begraben? Riechen wir das Verfaulen Gottes noch nicht? Wir haben Wittgenstein in der Leitung. Er ist dran, Herr Professor. Wittgenstein. Sind Sie bereit? Ich glaube schon. Fangschaltung ist aufgebaut. Okay. Dann kann's losgehen. Chief Inspector? Ja. Es freut mich, dass Sie angerufen haben. Oh, daran hege ich keine Zweifel. Wollen Sie eine Mikrofonprobe für Ihr Aufnahmegerät? Achtung, Achtung. 1, 2, 3. Wie war das? Wie war das? Wissen Sie, ich hoffe wirklich, dass Sie das Gespräch aufzeichnen. Es könnte sich um ein historisches Dokument handeln. Darf ich Sie Jake nennen? Ich habe bereits das Gefühl, Sie gut zu kennen. Wenn Sie wollen. Über was wollen Sie mit mir sprechen? Nicht doch, Jake. Das ist Ihre Talkshow. Sie haben mich eingeladen. Jetzt müssen Sie dafür sorgen, dass ich mich entspanne, dass ich mich gelöst genug fühle, etwas Interessantes über mich zu erzählen. So ist das Ganze doch gedacht. Aber zweierlei will ich von Anfang an sagen, Jake. Erstens, sparen Sie sich die Mühe, den Anruf zurückzuverfolgen. Ich rufe von einem Satellitentelefon aus an. Die Wunder der Technik. Und zweitens, irgendwann werde ich auflegen müssen, um jemanden zu töten. Natürlich liegt die Überraschung darin, wer es sein wird. Ich würde Ihnen gerne helfen, wenn Sie bereit sind, sich helfen zu lassen. Haben Ihnen die Fotos gefallen, Jake? Kommen Sie schon, Sie wissen, dass dieser Anruf aufgezeichnet wird. Wollen Sie mich vor allen meinen Kollegen blamieren? Also gut. Würde es Sie interessieren, wenn ich Ihnen erzähle, dass ich Ihnen nahe genug gekommen bin, um Sie zu riechen, Jake? Was für ein Parfüm tragen Sie? Rapture von Luther Levine? Woher wissen Sie, was für ein Parfum ich trage? Haben Sie mich verfolgt? Nein, aber wir haben einander getroffen. Wovon sprachen wir gerade? Ach so, ja, Sie haben irgendwelchen Scheiß darüber erzählt, dass Sie mir helfen wollen. Das will ich, aber... Machen Sie sich nichts vor, Jake. Also lassen Sie sich wenigstens überreden, niemanden mehr umzubringen. Wozu soll das gut sein? Doch, Jake, es ist so etwas gut. Einigen wir uns darauf, dass ich Menschen töte... Und dass es Kriterien gibt, an denen die Legalität meines Handelns gemessen werden könnte. Aber das würde eine kritische Überprüfung der Begriffe richtig und falsch und aller moralischen Begriffe erforderlich machen. Ich möchte Sie jemandem vorstellen. Sir Jameson Lang, Philosophieprofessor an der Universität Cambridge. Ich habe ihn aufgefordert, an unserem Gespräch teilzunehmen. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Offen gestanden, Jake, ich bin ein wenig überrascht, dass Sie sich nicht an die Regeln halten. Ein Souffleur mitzubringen, ist schon ein starkes Stück. Aber natürlich ist es mir eine Ehre, mich mit dem Professor zu unterhalten. Herr Wittgenstein, ich muss Ihnen widersprechen. Es gibt einen allgemeingültigen Maßstab zur Beurteilung von Handlungen. Aber, Professor, ich könnte mich ja gegen diesen Maßstab entschieden haben. Genau darum geht es ja, wenn wir von Gesellschaft reden. Um die einseitige Anerkennung eines gemeinsamen Maßstabs für das, was richtig und falsch ist. Was für eine Gesellschaft ist das, die einen Präsidenten, der den Einsatz von Waffen zur Tötung tausender von Menschen befiehlt, für einen großen Mann hält, und einen anderen, der einen einzigen Präsidenten ermordet, für einen Verbrecher? Manchmal ist es die einzige Möglichkeit, den Verlust von noch mehr Leben zu verhindern. Was ich tue, entspringt dem gleichen Motiv, den Verlust von noch mehr Leben zu verhindern. Aber Sie sind es nicht, der die Entscheidung zu treffen hat. Ich fürchte, Professor, dass Sie das nicht zu beurteilen haben. Leider muss ich jetzt gehen. Bitte warten Sie einen Augenblick. Tut mir leid, das kann ich nicht. Wir werden unsere kleine Diskussion ein andermal fortsetzen müssen. Und nun zur versprochenen Überraschung. Die Spannung steigt. Wer ist wohl der heutige Gewinner einer Reise in die Ewigkeit? The winner is René Descartes. Bye-bye, Jake. Ich muss jetzt wohl einen Gott aus seiner Maschine vertreiben. Warten Sie! Fragen Sie sich auch manchmal, ob Ihre Wut noch ganz normal ist? Lombroso gibt Ihnen Gewissheit. Machen Sie den Test. Wer nicht vorsorgt, hat später das Nachsehen. Es wird jedes Mal einfacher. Descartes verließ die Werbeagentur in der Charlotte Street, wo er arbeitet, und ging nach Süden zu einem Einkaufszentrum und verschwand im Eingang eines Striptease-Clubs. Das Mädchen auf der Bühne war gerade damit fertig geworden, ihren Schlüpfer auszuziehen, und ließ ihn am ausgestreckten Zeigefinger kreisen, als ich in die Eingeweide des Clubs hinabstieg. Tag, Kumpel. Descartes saß so nah an der Bühne, wie es nur ging. Und seine Hochfrisur glitzerte blödsinnig im Scheinwerferlicht. Ich setzte mich unmittelbar hinter ihn. Ich glaube nicht, dass er mich bemerkt hat. Alle wussten die Show zu schätzen. Außer Descartes. Aber ich glaube nicht, dass es jemandem aufgefallen ist. Gibt es Zeugen, Detective Bowles? Die meisten haben sich sofort verzogen, als jemand gemerkt hat, dass Mr. Armfield, Deckname René Descartes, erschossen worden war. Wahrscheinlich haben sie Angst, ihre Frauen könnten rauskriegen, wo sie sich rumtreiben. Was ist mit dem Typen, dem dieser Saftladen gehört? Wir haben das Mädchen, das zur Tatzeit auf der Bühne stand, und den Besitzer, einen gewissen Grubb. Hat oben hinter der Kasse gesessen. Aber sie behaupten beide, sie könnten sich nicht erinnern, etwas gesehen zu haben. Das Mädchen kann keine 6 Meter von dem Mörder entfernt gewesen sein, als er abdrückte. Ja. So wie die Scheinwerfer stehen, muss sie sein Gesicht gesehen haben. Anscheinend hatte sie während des größten Teils der Vorstellung den Rücken zum Publikum gewandt. Und außerdem war sie auf allen Vieren. Hier an der Lehne klebt Blut. Sieht so aus, als habe er sich ein bisschen bekleckert. Es können ja nicht allzu viele Männer mit Blutflecken auf dem Anzug hier herausgekommen sein. Grubb sagt, er kann sich nicht erinnern. Sagen Sie diesem Grubb, dass jemand von der Gewerbeaufsicht und der Feuerpolizei sich seinen Laden ansehen wird. Dann sollen ein paar von unseren Leuten alle in der Straße befragen. Bauarbeiter, Politessen, Kurierboten, Prostituierte, Ladenbesitzer, einfach alle. Ich will wissen, ob sich irgendjemand daran erinnern kann, einen Mann mit Blutflecken gesehen zu haben, klar? Ja. Gut. Wo ist das Mädchen, das auf der Bühne war? Ich habe gesagt, sie soll in der Garderobe warten. Da hinten. Wie schnell doch ein Bruder dem anderen gefolgt ist. Vom Sonnenschein ins düstere Land. Ein Gefühl logischer Folgerichtigkeit hat von meinem Geist Besitz ergriffen. Dem Ort, an dem es für uns alle anfing. Es liegt alles im Geist. Des Menschen Geist? Mein Aufenthalt und meines Liedes Ort. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich bin Chief Inspector Jacobitz. Kann ich jetzt gehen? Ohne sich vorher etwas anzuziehen? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ich habe schon mit dem anderen Bullen gesprochen. Ich habe ihm alles gesagt, was ich zu sagen habe. Ja, nun, ich kann es verstehen, wenn Sie ihm nicht allzu viel erzählt haben. So gerne unterhalte ich mich selber nicht mit ihm. Und schon gar nicht in einem Laden wie dem hier. Hier kriegt man einen wirklichen Geschmack von Männern. Darauf können Sie Ihren süßen Arsch verwetten. Also gut, fragen Sie nur, wenn es Ihnen Spaß macht. Aber schließen Sie bitte die Tür. Ich habe keine Lust darauf, dass Ihre Kumpel hier reinmarschieren, um sich die Show umsonst anzusehen. Wie heißen Sie? Claire. Oh, Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich mich dabei anziehe? Nein. Oh, steckt denn dieser verfluchte Slip nur schon wieder? Also, Oder sind Sie auch zum Schauen hier? Sie haben alles gesehen, nicht wahr? In einem Laden wie dem hier sieht man alles. Das habe ich nicht gemeint. Nein, was haben Sie denn gemeint? Den Mörder. Haben Sie ihn je zuvor gesehen? Ich habe guten Tag gesagt, als er die Treppe runterkam und sich hingesetzt hat. Würden Sie ihn wiedererkennen? Ja, ich denke schon. Warum haben Sie dann dem Inspektor erzählt, Sie hätten nichts gesehen? In unserem Geschäft kann man Ärger bekommen, wenn man mit der Polizei redet. Die Leute mögen keine Leute, die mit dem Bullen reden. Verstehen Sie? Sie sprechen von Grubb. Ja, der kann manchmal ein bisschen gewalttätig werden. Ich verspreche, dass ich die Angelegenheit mit Grubb in Ordnung bringe. Werden Sie sich jetzt ein paar Phantombilder anschauen und sehen, ob Sie sie nicht verbessern können? Sie versprechen, dass er mir nichts tut? Versprochen. Einer meiner Leute wird Sie zum Yard fahren. Das wahre Ungeheuer ist, wie Hobbes und natürlich auch Freud uns lehrt, der Mensch selbst. Eine wilde, selbstsüchtige Bestie. Die Gesellschaft, sagt Hobbes, ist dazu da, dass der Mensch seine tierische Natur zu Hause angekettet lassen kann, dass er nach Größerem streben kann. Aber wenn der natürliche Zustand des Menschen asozial, zerstörerisch und raubgierig ist und wenn er dann danach strebt, diesen Zustand zu verlassen, kommt er Gott so näher oder entfernt er sich weiter von ihm? Ich selbst erfahre die Aspekte meines Charakters, die einsam, armselig, ekelhaft und tierisch sind, als weitaus stärker als die Fesseln, die die Gesellschaft ihnen anlegt. Ich entdecke, dass ich diejenigen nur allzu gut verstehe, die sich im Kriegszustand mit der Welt befinden. Wir alle versuchen, den Geist eines Serienmörders zu erforschen, zu verstehen, was ihn dazu treibt, so schändliche Verbrechen zu begehen. Aber wer von uns kann ehrlich sagen, im tiefsten Inneren seines hobbesianischen Herzens kenne er die Antwort? Kommt nicht in Frage. Auf keinen Fall, das tut mir leid. Kein Tabu ich sein. Halte es für eine gute Idee. Sie ermitteln nicht in diesem Fall. Das tue ich. Und ich finde die Idee beschissen. Normalerweise respektieren wir im Großen und Ganzen die verfassungsmäßige Gewaltenteilung, Legislative, Exekutive. Sparen Sie mir die Vorlesung über Verfassungstheorie. Ich weiß, was die drei Gewalten sind. Aber es gibt Umstände, unter denen sich die Legislative verpflichtet fühlen könnte, sich in die Aufgaben einer der anderen Gewalten einzumischen. Ja, Frau Staatssekretärin, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie mir den Fall entziehen wollen? Geht es darum? Soweit wird es wohl kaum kommen, Chief Inspector. Lassen Sie doch einfach den Professor seinen Vorschlag erläutern. Bitte. Okay, also Professor Waring, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen großen Unterschied machen wird. Und wenn der heilige Franziskus mir so einen Vorschlag machte, würde er immer noch nach Scheiße riechen. Also, aus allem, was wir über Wittgenstein wissen, habe ich ein sehr klares Bild von seinem Charakter gewonnen. Leben anderer Menschen keinen Wert beim Mist, ist es wahrscheinlich, dass er auch keinen allzu großen Wert auf sein eigenes Leben legt. Warum sollte er also seine antisozialen Aggressionen nicht gegen sich selbst kehren? Natürlich habe ich als Arzt gewisse Vorbehalte, wenn ich diese Vorgehensweise empfehle. Ich könnte behaupten, der Vorschlag verstoße gegen den hippokratischen Eid. Aber der Eid ist wertlos, wenn er noch größeren Verlust an Leben zulässt. Letzten Endes, Chief Inspector, meinen Sie nicht, es wäre besser, sich selbst zu töten, als zu lebenslänglichem Strafkoma verurteilt zu werden? Ich wüsste, welche Wahl ich treffen würde. Schließlich haben Sie damals die Verhängung von Koma als Bestrafung also empfohlen. Professor Lang vom Trinity College kam nach einer grundsätzlichen Abwägung zu dem gleichen Ergebnis wie wir. Lang wird uns helfen, weiteren Schaden abzuwenden. Unglaublich. Sie ziehen auch noch Professor Lang damit rein. Hören Sie, ich weiß, was das für Sie bedeuten muss. Sie haben sich dem Fall mit Hingabe gewidmet und hatten dabei einen bestimmten Abschluss im Sinn. Und jetzt kommen wir und schlagen eine andere Zielsetzung vor. Ich kann mir vorstellen, wie frustrierend das sein muss. Niemand hat erwartet, dass Sie begeistert sind. Da haben Sie recht. Ich bin nicht begeistert. Sie und Ihre Leute können meinetwegen tun, was Sie wollen, aber ich werde Wittgenstein weiterhin auf meine Art verfolgen. Wir können Sie wohl kaum daran hindern, Ihre Pflicht zu tun. Mein Gehirn tut weh, wirklich. Es tut weh. Aber ist das ein Wunder, wenn da mehr als 30.000 verschiedene Proteine umherwirbeln? Wenn man bedenkt, dass ein Gramm Gehirnmasse mehr Energie braucht, um mich bei Bewusstsein zu halten, als ein Gramm Muskeln, um eine Hantel zu heben. Das kontinuierliche Nachdenken über das Thema Mord muss wohl in den letzten paar Monaten zusätzliche Energie verbraucht haben und deshalb dröhnt mir der Schädel. Das Problem liegt darin, dass Gehirnzellen ausgesprochen sind. gesellig sind. Sie lassen sich nun einmal nicht davon abhalten, mit ihren Nachbarn zu sprechen. Manchmal mit bis zu 100.000 Nachbarzellen zugleich. Und bei all den geistigen Empfindungen, die ein unvermeidliches Korollarium des Massenmords sind, muss das elektrische Feuerwerk in der zentralen Kokosnuss aussehen wie der Nachthimmel über El Alamein. Bingo. Grubb konnte sich an etwas erinnern. Hoffentlich an etwas, das uns weiterbringt. Wittgenstein trug unter seinem braunen Tweed-Jackett einen weißen Kittel, wie Ärzte und Krankenpfleger ihn tragen. Und Zahnarzt. Möglich, aber ich glaube nicht, dass unser Mann ein Zahnarzt ist. Warum nicht? Grubb sagt, Wittgensteins Atem hätte übel gerochen, weil er faulige Zähne hat. Ich habe noch nie einen Zahnarzt mit fauligen Zähnen gesehen. Ja, Sie haben doch gesagt, der Mörder habe nur in das Lombroso-System eindringen können, wenn er einen Computer benutzte, der bereits an das Datennetz der EG angeschlossen war. Klar, so ist es. Dann kann Wittgenstein nur Krankenpfleger oder sonst etwas in einem Krankenhaus sein. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Genau wie der richtige Wittgenstein. Er hat während des Zweiten Weltkriegs eine Zeit lang in einem Krankenhaus gearbeitet, um nicht als feindlicher Ausländer interniert zu werden. So sehr ich es zu verhindern suche, die Mörderischen unter meinen Gehirnzellen unterhalten sich begeistert mit den übrigen und vergiften sie mit ihren logischen Bildern der Tatsachen. Das verursacht mir allerhand Pein. Schlaflosigkeit ist die schlimmste Qual. Manchmal liege ich den größten Teil der Nacht wach und sehe ihnen bei der Arbeit zu. Hauptsächlich scheint sich die neuronale Diskussion darum zu drehen, dass ich aufhören sollte, meine Brüder zu töten, um mich dem menschlichen Geschlecht im Allgemeinen zu widmen. Eine Art von Programm für eine Geschäftserweiterung. Ich halte diesen Trend für bedenklich und er beunruhigt mich in beträchtlichem Maße. Das könnte heißen, dass ich irgendwann die Firma ganz zumachen muss. Also noch einmal. Sie wollen, dass jemand in unserer Abteilung die Personalakten aller männlichen Krankenpfleger und des sonstigen männlichen Hilfspersonals im medizinischen Dienst in London und im Südosten durchgeht und sie mit den uns übermittelten Phantombildern vergleicht. So ist es. Sind Sie sicher, dass Sie keine genaueren Angaben machen können, Chief Inspector? Alles, was ich habe, ist ein ziemlich perfektes Phantombild des Verdächtigen und die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwo in der Krankenpflege tätig ist. Ja, es wäre hilfreich, wenn wir die Auswahl einschränken könnten. Tut mir leid, aber das kann ich nicht. Könnten Sie die Überprüfung nicht am Computer vornehmen? Ja, nun, ich hatte nicht vor, es von Hand zu versuchen. Also passen Sie auf. Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann, aber es dauert ein bisschen. Wie lange? Ein paar Tage. Je früher es geht, desto besser, aber ein paar Tage ist in Ordnung. Meine Wahl fiel als nächstes auf einen Bruder namens Wadsworth. Ich hatte gerade erst mit meiner routinemäßigen Observation begonnen, als ich bemerkte, dass ich nicht der Einzige war, der ihn beobachtete. Vor Wadsworth House war ein schäbiger grauer Kombi geparkt. Zunächst beachtete ich ihn nicht, weil niemand auf dem Fahrersitz saß. Was für eine Überraschung, als ich die Hecktür öffnete und zwei Männer ausstiegen, um sich die Beine zu vertreten und eine Zigarette zu rauchen. Und als ich sah, dass einer von ihnen einen Feldstecher trug, nahm ich nicht an, dass es der Gasmann war. Aber was ich nicht verstand, war, dass sie mich nicht bemerkten. Bildeten sie sich ein, dass ich mein Ziel nicht unmittelbar vor der Tat auskundschaften würde? Können sie ernstlich geglaubt haben, ich würde einfach auf Wadsworth-Türschwelle erscheinen und ihn erschießen? Vielleicht kümmert es Sie nicht besonders, ob Wadsworth erschossen wird oder nicht. Professor Lang? Ja? Jacobitz am Apparat. Ich habe Ihren Anruf erwartet. Waring sagt, Sie seien gegen seinen Vorschlag. Ja, und Sie sollten auch dagegen sein. Aber mir bleibt keine Wahl. Ich muss tun, was Sie verlangen. Trinity College ist nicht mehr so reich, wie es einmal war. Man hat damit gedroht, die Mittel zu streichen? Darauf kommt es hinaus. Und lassen Sie mich eines sagen. Ich wäre froh, wenn ich nie einen von Ihnen getroffen hätte. Wenn das jemals herauskommt, ist mein wissenschaftlicher Ruf keinen Pfifferling mehr wert. Und das ist alles, worüber Sie sich aufregen. Was ist mit dem Leben dieses Mannes? Denken Sie vielleicht einmal einen Moment darüber nach. Sie sprechen davon, dass Sie jemanden überreden wollen, sich selbst das Leben zu nehmen. Wie passt das in Ihre Moralphilosophie, Herr Professor? Ich glaube, am Ende wird man zu dem Schluss kommen, dass ich der Gesellschaft sogar einen Dienst erweise, wenn ich diesen Wahnsinnigen überrede, nicht andere Menschen, sondern sich selbst zu töten. Aber Ihnen kann doch nicht wohl sein bei dem, was Sie vorhaben. Ich war dafür, einen Polizeipsychologen auf den Kerl anzusetzen, aber Waring ist anderer Meinung. Er glaubt, Wittgenstein werde lieber mit mir sprechen. Der Gedanke, mit einem Cambridge-Professor die Klingen zu kreuzen, werde ihm schmecken. Waring sagt, es gehe ohnehin um Philosophie. Tut mir leid für Sie, Chief Inspector. Tut mir leid. Jeder Mensch hat eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Erfüllen Sie Ihre und machen Sie den Lombroso-Test. Guilty! Wer vorsorgt, hat später nicht das Nachsehen. Chang, bitte reichen Sie mir doch den Stadtplan, den uns Wittgenstein freundlicherweise überlassen hat. Hier, aber... Die Idee ist so einfach, dass ich nicht kapiere, wieso ich nicht früher darauf gekommen bin. Was machen Sie da? Das ist Beweismaterial. Das dürfen Sie nicht anfassen. Da sind Fingerabdrücke drauf. Sie werden sie verderben. Ruhe. Ich werde den Stadtplan auf den Rücken stellen und auf seiner meistgelesenen Seite wird er sich automatisch öffnen. Voilà. Seite 78, 79. Es gibt 1, 2, 3, 4 Krankenhäuser in dem Bereich. Und eins davon ist Geis. Tut mir leid, aber ich verstehe nicht ganz. Nein, Geis ist das Krankenhaus, in dem der richtige Wittgenstein während des Kriegs gearbeitet hat, in der Krankenhausapotheke. Das ist eine kleine Chance. Haben Sie eine bessere zu bieten? Porter, Gesundheitsministerium, Personalbüro. Chief Inspector Jakowitz. Ah, Ihnen ist doch noch was eingefallen. Ja, genau. Ich möchte Sie bitten, alle Männer durchzugehen, die im Geis arbeiten. Oh mein Gott, jetzt haben Sie das Feld aber eingeengt. Also dann ist kein Problem. Geben Sie mir einen Moment Zeit. Also, im Geis-Krankenhaus arbeiten 3 männliche Personen, die in Frage kommen. Ein Mr. Hesse und ein Mr. Deussen, aber das sind beides Chirurgen. Und dann gibt es noch einen Mr. Esterhazy in der Krankenhausapotheke. Der klingt interessant. Können Sie mir alles mailen, was Sie über ihn haben? Also eigentlich möchte ich das von der Leitung genehmigen lassen. Mrs. Porter, ich kann Ihnen nicht viel verraten, aber es geht um Menschenleben. Ja, dann kann ich mich wohl nicht weigern. Es ist nicht viel, aber was wir in den Akten haben, das kann ich Ihnen mailen. Vielen Dank, Mrs. Porter. Sie haben uns sehr geholfen. Chang, überprüfen Sie die Datei der Kraftfahrzeugzulassungsstelle, ob ein Wagen auf Esterhazy zugelassen ist. Er hat einen blauen Lieferwagen, Toyota TARDIS, Kennzeichen GVB 7837R. Chief Inspector Jakowitz, Wittgenstein hat angerufen. Ich sollte nicht dabei sein, oder? Gilmore hat gesagt, Sie dürften nicht mit ihm sprechen. Er sagte, ich solle das Gespräch Professor Lang überlassen. Hat er gesagt, dass er noch jemanden umbringen will? Ich glaube, nein. Das ist mit längst nettem kleinen Vorschlag. Meinen Sie, er hat die gewünschte Wirkung? Das ist schwer zu sagen, gnädige Frau. Sonst hat uns nichts gefehlt, als dass dieser Irre aus dem Fenster springt, wenn wir gerade dabei sind, ihn zu verhaften. Ach, ist es vielleicht nicht zu spät. Also gut. Bowles, rufen Sie die Luftüberwachung an. Jawohl. Sie sollen einen blauen Lieferwagen, Marke Toyota TARDIS, amtliches Kennzeichen GVB 7837R suchen. Chang, Sie kommen mit mir. Wohin wollen Sie? Ins Krankenhaus. Ich will meinen verdammten Kopf untersuchen lassen. Vielleicht können die mir sagen, warum ich mir noch die Mühe mache, hierher zu kommen. Es gibt kein Problem, das Mord, Geld oder Selbstmord nicht zu lösen vermochten. Ich habe die Heiligen 12 getötet und ich habe viel Geld. Bleibt noch die dritte Möglichkeit. Es gibt kein Problem. Wenn der Tod wie Malraux meint, das Leben in Schicksal verwandelt, lässt der Selbstmord das Schicksal zum Gegenstand der eigenen Entscheidung werden. Im großen Spiel des Lebens ist er die letzte Karte, die gespielt wird. Chief Inspector Jakowitz, ist das hier das Personalbüro? Im OP sind Sie hier sicherlich nicht. Wir suchen einen Ihrer Angestellten, einen gewissen Paul Esterhazy. Befindet sich Mr. Esterhazy derzeit im Hause? Der hat seinen freien Tag. Mordkommission? Hat Paul was angestellt? Ich muss ihn dringend sprechen. Haben Sie seine Privatadresse? Paul könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Ich kenne ihn seit Jahren. Sanft wie ein Lämmchen. Ich brauche Esterhazys Hilfe bei meinen Ermittlungen. Aber das sagt ihr doch immer, wenn ihr jemanden verhaften wollt. Wollen Sie Paul verhaften? Wenn Sie das vorhaben, muss ich nämlich mit einem Anwalt sprechen, bevor ich Ihnen seine Adresse geben kann. Warum? Glauben Sie mir, Chief Inspector, wir tun hier nichts, ohne vorher mit einem Anwalt zu sprechen. Ohne Anwälte läuft bei uns gar nichts. Wenn Sie bloß wüssten, mit wie vielen Klagen wegen ärztlicher Kunstfehler wir uns hier beschäftigen müssen. Hören Sie, ich bin nicht einer von Ihren gottverdammten Patienten und ich habe es eilig. Also, wenn es Ihnen nichts ausmacht... Nehmen wir einmal an, ich gebe Ihnen Paul Esterhazys Adresse. Nicht, dass ich gesagt hätte, ich würde das tun. Und nehmen wir an, Sie gängen dahin, um ihn zu verhaften. Und nehmen wir weiter an, während Sie ihn verhaften wollen, schießt einer Ihrer Leute auf Esterhazy. Und nehmen wir dann noch an, weil Sie keine gesetzliche Möglichkeit haben, die Polizei zu verklagen, kämen er oder seine Familienangehörigen auf die Idee, stattdessen das Krankenhaus wegen Missachtung des Datenschutzes zu verklagen. Also gut... Sie lassen mir keine andere Wahl. Entweder Sie geben mir sofort Paul Esterhazys Adresse oder ich muss Sie verhaften. Mit welcher Begründung? Parken in der zweiten Reihe. Unzucht mit Abhängigen. Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Hören Sie schon auf. An was für eine Anklage haben Sie denn gedacht? Ich bin Polizeibeamtin und Sie behindern mich in der Ausübung meiner Dienstpflichten. Also was? Adresse oder Zelle? Hören Sie, ich weigere mich ja gar nicht, Ihnen seine Adresse zu geben. Ich sage nur, dass ich erst mit dem Anwalt sprechen sollte. Dafür habe ich keine Zeit. Die Adresse. Und zwar ein bisschen plötzlich. Bitte! Also gut. Wenn Ewigkeit uns in das verwandelt, was wir wirklich sind, ist es der Selbstmord, der hinter dem Wandel steht. Meine Gedanken zum Selbstmord sind nicht auf meinen kürzlich abgeschlossenen Dialog mit Professor Jameson Lang zurückzuführen. Sein Vorgehen war doch wirklich kindisch. Was denken Sie sich nur, diese Hobbypsychologen? Ich bin mein Schicksal. Tatsache ist, dass ich mich immer mit der Option Freitod beschäftigt habe. Ich habe mich erschaffen. Und in meiner Hand liegt es, mich zu zerstören. Komme sofort! Ist Paul Esterhazy zu Hause? Polizei, wir haben es eilig. Ist für etwa 30 Minuten raufgegangen. Soll ich ihn anrufen? Nein, wir werden uns selbst anmelden. Was ist denn mit diesem gottverdammten Fahrstuhl los? Funktioniert nicht. Die Wartungsfirma hat pleite. Wo ist die Treppe? Sparen Sie sich die Mühe. Lohnt nicht, in den 7. Stock zu klettern. Mr. Esterhazy ist der einzige Mieter, der da oben wohnt. Aus Sicherheitsgründen schließt er die Feuertür hinter sich ab, wenn ich nicht da bin. Eine Stahltür, genau wie die vor Ihnen, junge Dame. Sie könnten den halben Tag dagegen hämmern und er würde Sie nicht hören. Soll ich ihn jetzt anrufen? Okay. Dauert meistens ein bisschen, bis er antwortet. Sind Sie sicher, dass er da ist? Es gibt nur einen Weg rauf und einen Weg runter. Wenn er nicht gesprungen ist, natürlich. Nein, der ist da oben. Hat er was angestellt? Ja, Joe, was gibt es? Ich bin momentan beschäftigt. Mr. Esterhazy, die Polizei ist Ich bin hier. Es, Chief Inspector Jacobitz. Meine liebe Jake, ist dies ein Privatbesuch oder sind Sie dienstlich hier? Ich bin hier, um Sie zu verhaften. Wie erleichternd. Ich dachte, Sie würden versuchen, mich so zu langweilen, dass ich mich selbst umbringe, wie Professor Lang bei seinem lächerlichen Versuch. Wissen Sie, ich habe Sie erwartet, Sie. Sie sind gut. Nun, jetzt bin ich da. Kann ich raufkommen und mich mit Ihnen unterhalten? Aber wir unterhalten uns ja schon. Oder etwa nicht? Ich meine persönlich. Ich spreche persönlich. Wenn nicht, wäre ich bereits tot. Lassen Sie mich raufkommen, damit wir alles ins Reine bringen können. Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Sehen Sie, ich habe nicht die Absicht, zu den Dingen zu gehören, die Sie ins Reine bringen, wie Sie es nennen. Das hieße, dass ich die nächsten 30 Jahre meines Lebens im Strafkoma verbringen müsste. Und das wäre wirklich verschwendete Zeit. Sie wissen doch, dass es keinen Ausweg gibt. Ja, eben. In dem Augenblick, in dem Sie hier ankamen, wusste ich, dass das Spiel aus ist. Sie sind der Grund, warum ich Selbstmord begehen muss, Jake. Sie sind der Grund. Bitte tun Sie es nicht. Sie brauchen sich keine Vorwürfe zu machen, Jake. Ich hatte es immer eingeplant. Die Welt als ein begrenztes Ganzes zu empfinden, das ist etwas so furchteinflößendes. Joe, bei den meisten Hochhäusern gibt es auf dem Dach eine Seilwinde für die Fensterputzer. Hier auch? Klar, aber sie ist seit 12 Monaten nicht mehr benutzt worden. Ich weiß nicht, ob ich dem Ding mein Leben anvertrauen würde. Stellen Sie sich bloß nicht ein, dass ich mit Ihnen bis da oben raufklettere. Haben Sie keine Angst! Voll deine Arme, dein Haar nass, mir versagte die Stille, meine Augen trübten sich. Ich starb nicht und konnte auch nicht leben, war fassungslos und sah in das Licht Herz die Stille. Öd und leer das Meer. Hören Sie, Warum überlassen wir das Ganze nicht dem Einsatzkommando? Die sind schließlich dafür ausgebildet. Wie bitte? Damit die ihn erschießen? Nein. Ich will eine Verhaftung und ich will eine Verhandlung. Außerdem kann er sich längst umgebracht haben, bis die da sind. Ist doch besser für ihn und besser für uns. Spart uns die Mühe. Sie reden ja schon wie die Scheiße im Innenministerium. Also steigen Sie jetzt ein oder nicht? Ich kann das Ding nicht allein bedienen. Aber es sind 10 Stockwerke. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Was kümmert es mich, ob er sich umbringt? Langsam! Was im Teufelsnamen haben wir eigentlich vor, wenn wir vor seinem Fenster sind? Nehmen wir mal an, er beschließt, sich nicht umzubringen. Was ist, wenn er beschließt, stattdessen uns umzulegen? Was machen wir dann? Wenn wir im 7. Stock sind, schießen wir das Glas aus den Fenstern. Dann klettern wir rein. Mein Gott. Ich fühle mich wie ein Sprengstoffspezialist, der versucht, eine riesige Atombombe zu entschärfen. Wohin bringen Sie ihn? In welches Krankenhaus? Kommt auf seine Personalnummer an. Ich habe sie noch nicht durch den Computer gejagt. Der ist zusatzversichert. Sehen Sie die beiden Polizisten da? Ich sehe sie. Die werden Ihnen folgen. Versuchen Sie, den Streifenwagen nicht zu verlieren. Okay, wenn Sie es sagen. Ich habe die Trittleiter erklommen, mit der er zu der Schlinge hinaufgestiegen war und die er dann mit einem Fußtritt umgeworfen hatte. Nur ein oder zwei Minuten später. Ich habe ihn abgeschnitten. Ich habe ihn künstlich beatmet. Ihm den Kuss des Lebens gegeben. Sein Geschmack liegt noch auf meinen Lippen. Es ist ein seltsamer Geschmack, vielleicht weil er gefährlich ist. Mir fremd ist. Ich habe es genossen, ihm neuen Atem zu schenken. Sei er ein ertrunkener Seemann oder Don Juan, den die Wellen ans Ufer einer Insel gespült haben. Ich habe ihn gerettet, aber wofür? Das Wittgenstein-Programm. Hörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Philipp Kerr. Hörspielbearbeitung Leonard Koppelmann. Musik Henrik Albrecht. Teil 2. Es sprachen Jake Hansi Jochmann, Wittgenstein Matthias Hase, Chang Konstantin Graudus, Bowles Werner Wölbern, Waring Rolf Becker, Miles Elisabeth Schwarz, Leng, Friedrich Schönfelder, Claire, Bettina Engelhardt, Porter, Marion Breckwald. In weiteren Rollen Lutz Herkenrath, Wolfgang Kaven, Peter Kirchberger, Uli Lothmanns, Rainer Schmidt, Wolf-Dietrich Sprenger, Anne Weber. Technische Realisation Günther Beckmann und Kerstin Heikamp. Regieassistenz Nana Us. Regie Leonard Koppelmann. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Norddeutschen und Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1998.